Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder Niemandsland. Hier ist 91.4 FM Kontrabanda. Wir senden jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Wir sind auch live im Internet zu hören unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle Informationen, tiefgründige Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert, absolut kommerzfrei, eine freie Stimme in einer immer weniger freien Welt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 17. Oktober 2015. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskatz. Oktober, das bedeutet auch immer Bücherherbst. Das Sensationsbuch in diesem Herbst, auch wahrscheinlich die Sensation auf der Frankfurter Buchmesse, die gerade läuft, ist das Buch eines Rechtsanwalts. Er heißt Brian Stevenson. Sein Buch heißt Ohne Gnade. Brian Stevenson kämpft dafür, dass Amerika sich endlich seiner Geschichte des Rassismus zuwendet. Nun hat der Anwalt und Bürgerrechtler sein erstes Buch geschrieben, Ohne Gnade. Es gibt den schwarzen Angeklagten und Verurteilten eine Stimme. Like am Washington Square in Downtown Manhattan warten in der Sonne die schwarzen Schachspieler an den steinernen Brettern. Manchmal setzt sich ein Student dazu, schnell auf ein Spiel und geht dann weiter ins Nachbargebäude, in die Law School der New York University Fordham Hall. Es sind Studenten aller Hautfarben. In keinem anderen Kurs ist die Mischung so bunt wie im Seminar Racial Justice von Brian Stevenson, dem Bürgerrechtler, Professor und Anwalt der Schwarzen. Hier im Seminar war nach seiner Entlassung auch Walter McMillan zu Gast. Ein unschuldig zum Tode verurteilter Schwarzer, den der Anwalt nach 6 Jahren im Todestrakt frei bekam. McMillan ist die Hauptfigur in Stevensons erstem Buch Ohne Gnade. Ohne Gnade ist eine Kampfschrift gegen das Justizsystem der USA, gegen Masseninhaftierungen und die Todesstrafe. Es erzählt von den verurteilten Gefangenen und Ermordeten, als bildeten ihre Stimmen einen Chor, der endlich machtvoll zu hören sein soll. Das sind nämlich Millionen, die in den USA in den Gefängnissen sitzen, und Hunderte, die jedes Jahr auf den Straßen der USA erschossen werden, oder Tausende. Weil diese Zahlen eine deutliche Sprache sprechen, hat Stevenson unter anderem dieses Buch geschrieben. Auf Amerikas Straßen werden schwarze Jugendliche erschossen. Es sitzen mehr Menschen denn je im Gefängnis. Jeder dritte schwarze Junge wird eines Tages dort landen. Und unterdessen hat Mr. Stevenson sein erstes Buch geschrieben über Walter McMillan aus Monroeville, der unschuldig zum Tode verurteilt wurde. In einem Interview mit der Literaturabteilung der Zeit sagt Mr. Stevenson Folgendes zu dieser Tatsache. Weil diese Zahlen und Fakten zum Himmel schreien, deshalb hat er das Buch geschrieben. Die Masseninhaftierungen in den Vereinigten Staaten gäbe es nicht, wenn wir nicht von Politikern regiert würden, die von Angst und Zorn angetrieben werden, was ihnen auch den Weg zur Macht gebahnt hat. Wer Angst hat, nimmt hin, dass Strafen grausam sind. Wir sind in Amerika aufgrund unserer unaufgeklärten Geschichte der Ungleichheit in einem Narrativ gefangen, das uns die Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt von Schuld und Strafe ansehen lässt. Der Krieg gegen Drogen ist die jüngste Etappe dieser Geschichte. Mehr als eine halbe Million Menschen sitzt wegen Drogendelikten im Gefängnis, 12-mal mehr als vor 30 Jahren. Es wäre hilfreicher, die Drogenprobleme als Herausforderung der Gesundheitspolitik anzugehen. Warum dieses Buch nun, wird Stevenson gefragt. Weil ein Buch besondere Macht hat. Wir lebten, als ich klein war, in Delaware, auf dem Land in Armut, am Rande der Gesellschaft. Die öffentlichen Schulen standen schwarzen Kindern nicht offen. Meine Großmutter erzählte mir davon, dass mein Urgroßvater sich unter Lebensgefahr als 12-Jähriger selbst das Lesen beigebracht hat. Das war illegal und diese Faszination hat sich mir als Kind tief eingeprägt. Mein Urgroßvater war noch Sklave. Erst als ich selbst zu lesen begann, wurde mir klar, dass es eine andere Welt als die der Armut und Demütigung gibt. Ich habe die Werke von Dostojewski und Tolstoi verschlungen. Aber mir war die Zeit zu schade, selbst ein Buch zu schreiben, weil einfach diese Schlange von Leuten da stand, die einen Anwalt brauchte, viele von ihnen in Gefahr, zum Tode verurteilt zu werden. Die Unterversorgung mit Anwälten für Arme und Schwarze ist dramatisch. Da blieb keine Zeit für Bücher. Frage, bis Sie es eben doch noch geschrieben haben, es in den USA zum Bestseller wurde und nun auch als Taschenbuch stapelweise in den Buchhandlungen hier in Deutschland liegt. Stevenson, ja. Ohne eine breite Öffentlichkeit für die Situation in den Todestrakten und Gefängnissen zu gewinnen, ändert sich das politische Klima nicht. All die 2,3 Millionen Gefangenen leben im Unsichtbaren. Sie verschwinden einfach und stören keinen mehr. Aber ich begegne ihnen seit 30 Jahren fast täglich und wollte ihre Biografien hörbar machen, auch für sie selbst. Wollte ich ein Buch ihrer eigenen Geschichte schreiben. Vor allem wollte ich sie den Bürgern ihres Landes nahe bringen. You ain't paid a dime. So give me one more week to get the money together. So I'm gonna give you one more week. You're gonna have the rent out the door you're gonna go. The next week come, I didn't have the rent. In Ihrem Buch, Mr. Stevenson, wird nicht Klavier gespielt, sondern es wird gesungen. Was ist im politischen Sinne das Besondere am Singen? Vor kurzem hat Präsident Obama bei der Trauerzeremonie für die Ermordeten in Charleston die Hymne Amazing Grace angestimmt. Kein europäischer Politiker würde so etwas tun. Stevenson, die Schwarzen in diesem Land hätten nicht überlebt, wenn sie nicht ein Liederbuch des Überlebens gehabt hätten und die Kirche der Schwarzen nicht ein Ort des Gesangs gewesen wäre. Dort wusste man, dass die Traumata der Sklaverei, die Auslöschung als Mensch, das Zerstören jeder Identität erst im Singen zum Ausdruck kommen. Können wir uns das vorstellen? Sklaven sind gefolterte und missbrauchte Menschen, die nicht wissen, was morgen geschieht, die sich nur um das Überleben kümmern können. Das Singen wird notwendig, wenn man unausgesetzt bedroht ist. Es wird zum einzigen Weg, die Qualen ertragen zu können. Dafür sind die Lieder der Schwarzen entstanden. Und so wurde es auch für den Präsidenten, nach all den aktuellen Morden notwendig, sich in diese Tradition zu stellen und zu singen. Stevenson fährt fort. Die heutige Gegenwart der Masseninhaftierung bildet nur die vorläufig letzte Phase einer Geschichte, die mit der Sklaverei begann, mit einer Phase des alltäglichen Terrors und der Lynchmorde bis tief ins 20. Jahrhundert hinein, sich in der Rassentrennung unter den Jim Crow-Gesetzen festsetzte. Die Sklaverei ist 1865 nicht zu Ende gegangen. Sie hat sich nur weiterentwickelt zu neuen Formen. Zwar wurde juristisch die Zwangsarbeit, die unfreiwillige Knechtschaft der Sklaven verboten und eines Tages das Wahlrecht erteilt, aber was unaufgeklärt blieb, war das machtvolle Narrativ der Ungleichheit. Um die weiße Überlegenheit moralisch anständiger Christen zu rechtfertigen, sollten Schwarze charakterlich bedenklich sein, gefährlich und schuldig. Das Furchtbare ist doch, dass heute jedem schwarzen Jugendlichen mit der Annahme begegnet wird, er sei schuldig. Es gibt ihnen gegenüber nicht die Unschuldsvermutung, die für Weiße gilt. I goes to my sister-in-law's house. She act all funny. I stood around till it got late that night. Mr. Stevenson, Sie kämpfen mit Ihrer Initiative Equal Justice dafür, an die Opfer der Lynchmorde öffentlich zu erinnern, etwa durch markante Zeichen, die den Stolpersteinen in Deutschland vergleichbar sind. Warum wollen Sie von allen schwarzen Opfern gerade an diese erinnern? Stevenson, diese Lynchmorde waren Spektakel der Schaulust mitten im 20. Jahrhundert. Ich möchte, dass die Tatsache des öffentlichen Schauspiels dieser Hinrichtungen unschuldiger Menschen allen amerikanischen Bürgern bewusst wird, die heute den Terror mit Attacken und Morden von Muslimen assoziieren. Ich möchte Polizei und Sheriffs zu den Gedenkorten einladen, damit sie sich dafür entschuldigen können, dass ihre Vorgänger in denselben Uniformen, die sie noch heute tragen, die Opfer der Morde nicht geschützt haben. Erst so kann neues Vertrauen in diese Uniformen entstehen. Ich empfehle dieses Buch allen, die sich für die Geschichte der Sklaverei und die Geschichte der Rassendiskriminierung in Amerika, in Nordamerika, interessieren. Brian Stevenson, Ohne Gnade. Polizeigewalt und Justizwillkür in den USA. Aus dem Englischen übersetzt von Jürgen Neubauer, erschienen im Piper Verlag in München 2015. Das Buch hat 416 Seiten und kostet 20 Euro. Auch als E-Book zu haben für 7,99 Euro. Gully, I can't do the shimmy, but when it comes to loving, I'm a loving little fool. Uh-huh. Come on, daddy, love me all night long. I got news for you, Johnny, win yourself a endlich mal kühler Herbsttag hier im Zentrum von Barcelona. Es ist 21:15 am frühen Morgen. Früh für die einen, ja fortgeschritten für die anderen, die eben heute früh raus sind. Heute gibt es hier in Barcelona eine interessante Aktion. Es gibt einen sogenannten autofreien Samstag. Autofrei heißt natürlich nicht total autofrei, aber die wichtigsten Hauptverkehrsadern der Stadt sind heute für den Autoverkehr gesperrt und nur Busse und Krankentransporte und Polizeifahrzeuge dürfen dadurch. Tolle Idee. Gute Aktion. Gegen Repression. Musiker unterstützen Solidaritätskampagnen für kriminalisierte Öko- und Tierbefreiungsaktivisten. Als der Umweltaktivist Daniel McGovern im Juni 2013 nach 5,5 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde und den langen Weg zurück ins Leben in New York City antrat, halfen ihm seine Familie, seine engen Freunde und Punkrock. Die ehemaligen Mitglieder der stilprägenden, 2001 aufgelösten Punkband Catharsis betraten für ihn noch einmal gemeinsam die Bühne. Mit dem Konzert wurde Geld für McGovern und den Rosenberg-Fonds für kinderpolitische Häftlinge gesammelt. Die Soli-Auftritte über die letzten Jahre dienten nicht nur meiner finanziellen Unterstützung. Sie haben auch unheimlich dazu beigetragen, meine Moral zu heben, erzählt McGovern. Ich habe oft Flyer und Berichte von den Shows erhalten. Sie haben mir geholfen, durch den Tag zu kommen und meine Haft zu überstehen. Während die US-Regierung bis heute Vertreter von Tierrechts-, Tierbefreiungs- und Umweltschutzorganisationen als Ökoterroristen und einheimische Terroristen klassifiziert, beteiligt sich die Musikszene, insbesondere die Punk- und Hardcore-Community, seit langem aktiv am Protest gegen die staatliche Repression. Durch Benefizkonzerte, Spendensammlungen oder durch Songs über den Widerstand. John Feldman, Gitarrist und Sänger der Punkband Goldfinger, brachte zum Beispiel einen Song über die SHAC-7 heraus. Die SHAC-7 oder SHAC-7 sind eine Gruppe Tierrechtsaktivisten, die zu langen Haftstrafen verurteilt wurden, weil sie eine Webseite und eine Kampagne gegen Huntingdon, eines der größten Tierversuchslaborunternehmen weltweit, betrieben haben. Laura Jane Grace, Frontfrau von Against Me, schrieb: Anna is a stool pigeon über das Schicksal einiger Umweltaktivisten, die von einer FBI-Informantin namens Anna hinters Licht geführt worden waren. Einer von ihnen, Eric McDavid, war wegen Annas Aussagen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er wurde im Januar 2015 nach 9 Jahren entlassen, weil inzwischen überzeugende Beweise vorgelegt werden konnten, dass die US-Regierung Informationen zurückgehalten hatte, die McDavid entlasten. Auf ihrem neuen Album singen Rise Against in dem Song The Eco-Terrorist in Me darüber, auf welche Weise die herrschende Politik die Ökologiebewegung ins Visier nimmt. Das Establishment hat den Terminus Ökoterrorist erfunden, um mit den Ängsten der Amerikaner zu spielen, sagt Rise Against-Sänger Tim McIlrath gegenüber Melodie und Rhythmus. Wir haben ihn als Titel für unseren Song verwendet, weil wir uns den Begriff wieder aneignen und damit denen einen Namen geben wollen, die alles daran setzen, unsere Zukunft zu retten. Auch die kanadischen Punkrocker von Propagandhi sprachen auf ihrer internationalen Tournee jeden Abend über das Thema und ermutigten ihre Fans, sich genauer zu informieren und politischen Gefangenen Briefe zu schreiben. Der Widerstand gegen die politische Repression ist selbstverständlich nicht auf die USA begrenzt und wird nicht allein von der Punkszene getragen. In Spanien sind etwa Tierrechtsaktivisten als Terroristen inhaftiert worden, weil sie ohne Einsatz von Gewalt Undercover-Recherchen gemacht haben. Daraufhin haben 20 Musiker, darunter La Kinky Beat, Eo Libre und El Puchero del Hortelano, ein Soli-Album aufgenommen, um Gelder für die juristische Verteidigung zu akquirieren. In den USA kommt eine der lautesten Stimmen gegen ein neues Anti-Whistleblower-Gesetz, das die Nutzung von Fotos von Tierquälerei unter Strafe stellen soll, aus Musikerkreisen, die gewöhnlich hinter der Fleischlobby und anderen Tierausbeutungsindustrien stehen. Country-Star Carrie Underwood sorgte international für Schlagzeilen, weil sie das Vorhaben ihres Gouverneurs vom Bundesstaat Tennessee, der ein entsprechendes Gesetz verabschieden wollte, auf Twitter kommentierte und zu Protesten aufrief. Wenn der Gouverneur dieses Gesetz unterzeichnet, muss er damit rechnen, dass ich vor seiner Tür stehe. Wer ist mit dabei? Ich verlas einen Artikel von Will Potter. Veröffentlicht in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, Ausgabe März-April 2015. Den Tieren eine Stimme geben. Immer mehr Musiker fordern das Ende des Schlachtens. In den 1980er Jahren waren erste deutlich hörbare Impulse zu vernehmen, den Tieren auch musikalisch eine Stimme zu geben. Seitdem hat sich vieles getan. Heute gilt Veganismus nicht mehr nur als eine Form des Protestes einiger versprengter Außenseiter. Als Lebensform erscheint er, auch angesichts der ökologischen Krise unserer Zeit, einer wachsenden Zahl von Menschen als zukunftsweisend, ja, geradezu alternativlos. Diese Haltung findet auch in der Kunst und Kultur unserer Zeit Ausdruck. Inzwischen engagiert sich genreübergreifend eine Vielzahl von Musikern für Tierschutz, Tierrechte oder Tierbefreiung. An empirischem Material für die künstlerische Auseinandersetzung mit der geschundenen Kreatur mangelt es wahrlich nicht. Das Gros der Tiere fristet ein elendes Dasein in den schmutzigsten Verliesen des kapitalistischen Gesellschaftsbaus. Musiker, die den Blick von den Abgründen unserer Zivilisation nicht abwenden, ist nicht selten der Appetit auf Fleisch und andere Tierprodukte vergangen. Manche haben sogar die Forderung nach einem Ende des Schlachtens zu einem ihrer zentralen Anliegen gemacht. Hören wir eine Stimme, eine von vielen zu diesem Thema. Es ist die Stimme des deutschen Conscious Rappers Albino. Der sagt: Die Lage der allermeisten Tiere in unserer Gesellschaft ist grauenhaft. Tierausbeutung ist Gewalt, die in der Gesellschaft kaum hinterfragt und einfach verdrängt wird. Dabei teilen Tiere mit uns Menschen entscheidende Eigenschaften: Leidensfähigkeit, aber auch Freude und Glück erleben zu können. Mir wurde klar, dass ich dieser Schlachthofgesellschaft etwas entgegensetzen muss. Mit dem Schritt zum Veganismus begann ich, das Mensch-Tier-Verhältnis in meinen Liedern zu verarbeiten. Mit der Zeit merkte ich, dass es nötig ist, Veganismus in einem größeren politischen Zusammenhang zu sehen. Die kapitalistische Klassengesellschaft knechtet alle Lebewesen, seien es Menschen oder nichtmenschliche Individuen. Sie ist verantwortlich für Armut, Hungertode, Diskriminierung und neoimperialistische Kriege. Um dem entgegentreten zu können und effektive Wirkmacht entfalten zu können, müssen wir zu einer großen, starken revolutionären Bewegung werden. Mit meiner Musik versuche ich, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Albino. Herbst im Niemandsland. Die Regierungen fallen. Den Leuten wird es zu bunt. Höchste Zeit, Freunde, auch mal Bilanz zu ziehen. Keine Angst, nicht um zu fliehen, sondern einfach mal so zwischendrin nachzufragen, wo ich stehe, wo ich bin. Über 40 Jahre öffentlich geschwitzt, früher oft verbissen, heute auch gern verschmitzt. Wunderbare Nächte mit euch allen, selbst in viel zu kalten Mehrzweckhallen. Herrliche Konzerte voller Glück, die nimmt uns keiner, das kommt tausendfach zurück. Was ist denn nur passiert in all den Jahren? Und welcher Karren ist in welchen Dreck gefahren? Erinnert euch an die Konzerte für den Frieden. Wo sind die Hunderttausende geblieben? Als wir noch standen gegen Abbau aller Rechte, die man sich mühevoll erkämpfte gegen Mächte, die damals doch anscheinend stärker waren, als man es wissen wollte in diesen Jahren. Kann es denn sein, dass nur noch Banken und Konzerne das Sagen haben und wir hören gerne ihre Versprechungen und Lügen an? Ist es doch leichter, sich zu fügen, dann kann man sich weiterhin verstecken. Und bei Bedarf nach jeder Decke strecken. Was ist passiert, wie konnte es so kommen? Hat man uns jedes Recht auf Mitsprache genommen? Wieso

auf der Bewertungsskala von Melodie und Rhythmus bekommt er da 9 Sterne von 10 möglichen. Das ist der Bestwert. Konstantin Wecker also kennt nur eine Lösung für den außer Rand und Brand geratenen Kapitalismus. Angreifen und abschaffen. Dazu gibt es in der Mai-Ausgabe von Melodie und Rhythmus auch ein langes Interview mit dem Liedermacher. Da antwortet er auf verschiedene Fragen zum aktuellen Zeitgeschehen und natürlich auch zu seiner Kunst. Sie waren in den vergangenen Wochen im Studio und haben ihre CD Ohne Warum aufgenommen. Die neuen Lieder klingen radikaler als ältere. Konstantin Wecker sagt hierzu: Im Moment habe ich das Gefühl, wer dieses System nicht angreift, kann nicht bei Verstand sein. Mir hat am meisten die Prognose für das Jahr 2016 missfallen. Sie hat mich sogar erschüttert. 1% der Menschheit wird dann so viel besitzen wie die übrigen 99% zusammen. Das finde ich ungeheuerlich. Man kann nur noch zu dem Schluss kommen, dass die Menschheit restlos versagt hat. Wir erleben eine so ungeheuerliche Ungerechtigkeit, die jedem denkenden Menschen sofort auffallen muss, aber kaum etwas passiert. Ich frage mich, wie man immer noch ein System verteidigen kann, das solche Zustände hervorbringt und zulässt. Noch ein Lied und dann können wir auch Werner begrüßen, der hier im Studio eingetroffen ist. Erst noch ein Lied von der CD Ohne Warum von Konstantin Wecker. Ich muss den Song mal einstellen. Wir haben nämlich hier einen neuen CD-Player, der ist super modern, der sieht klasse aus, funktioniert auch toll, aber die Tastaturen sind noch recht ungewohnt. Okay, Konstantin Wecker, das Lied heißt Ich habe einen Traum und dann nimmt er direkt Stellung zur aktuellen Flüchtlingssituation und zu den Kriegen weltweit. Öffnen die Grenzen und lassen alle herein. Alle, die fliehen vor Hunger und Mord, und wir lassen keinen allein. Wir nehmen sie auf in unserem Haus und sie essen von unserem Brot. Und wir singen und sie erzählen von sich und wir teilen gemeinsam die Not. Und den Wein und das Wenige, was wir haben, denn die Armen teilen gern. Und die Reichen sehen traurig zu, denn zu geben ist ihnen meist fern. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns doch viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr und es macht uns unendlich Mut. Ihre Kinder werden unsere sein, keine Hautfarbe und kein Zaun. Keine menschenverachtende Ideologie trennt uns von diesem Traum. Vielleicht wird es eng, wir rücken zusammen, versenken die Waffen im Meer. Und wir reden und singen und tanzen und lachen und das Herz ist uns nicht mehr schwer. Wir haben es doch immer geahnt und wir wollten es nur nicht wissen. Was wir im Überfluss haben, das müssen andere schmerzlich vermissen. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns so viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr und es macht uns unendlich Mut. Mörderbanden aller Armeen, Gott gesandt oder Nationalisten, erwärmen sich an unseren Ideen und ahnen, was sie vermissten. Ja, ich weiß, es ist eine kühne Idee und viele werden jetzt hetzen. Ist ja ganz nett, doch viel zu naiv und letztlich nicht umzusetzen. Doch ich bleibe dabei, dann wird ein Traum geträumt von unzähligen Wesen. Dann wird an seiner zärtlichen Kraft das Weltbild neu genesen. Ja, ich habe einen Traum von einer Welt und ich träume nicht mehr still. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Eine grenzenlose Welt, in der Konstantin Wecker leben will und wir natürlich auch. Hallo Werner, guten Morgen, wie geht's? Gut geht's. Bei dem Lied gerade ist mir noch eine Ausrede eingefallen, die ich anbringen könnte, warum ich heute noch später als sonst schon gekommen bin. Warum, bitte? Der Wecker ist schuld. Wir hören, der Wecker, der Konstantin, aber nicht der Konstantin. Nee, der nicht geklingelt hat. Also das wäre nur eine von den vielen Ausreden, die ich anbringen könnte. Soll ich noch ein paar andere sagen? Bitte, ja. Du kannst alles aufzählen. Es ist dein Moment. Also in meinem Alter geht's halt nicht mehr so schnell wie früher. Ne? Da dauert alles ein bisschen länger. Oder was noch? Gestern Abend... Es wurde lang, sagst du auch. Genau, da habe ich mir einen Film angeguckt und dann geht man natürlich auch nicht gleich nach Hause. Und dann ist es noch ein bisschen später geworden. Gut, jedenfalls willkommen im Niemandsland noch einmal. Es ist mittlerweile kurz nach 10:30, gefühlte 10:40. Toller Herbst, ich hatte den vorhin schon kurz geschildert, diesen Herbsttag. Leicht unterkühlt, das haben wir gern nach diesen schwülen, drückenden Wochenmonaten, die bis vor kurzem noch hier herrschten. Diese schwülen Temperaturen. Jo, wir haben schon viele Themen angesprochen. Es gibt auch noch viel zu sagen. Das heutige Niemandsland wird pickepacke voll sein mit aktuellen Themen aus dem Zeitgeschehen. Zum Beispiel 250.000 gegen TTIP. Wer hätte das gedacht? In Berlin am vergangenen Wochenende. Dazu gibt's gleich eine kleine Reportage. Aber du wolltest vielleicht zuerst etwas hier zur katalanischen bzw. spanischen Innenpolitik erzählen. Ja, können wir machen. Ja. Gut. Was wir ja in letzter Zeit immer angesprochen haben, die Situation hier in Katalonien, die Wahlen vom 27. September. Und was ist passiert? Wir haben heute immer noch keine Regierung. Ja? Also schon seit 3 Wochen können die sich nicht einigen. Also wir leben jetzt in dieser Regierungslosen, in dieser schrecklichen Zeit. Ja? Also die Leute, die das so sagen, die meinen natürlich, ohne Regierung bricht das Chaos aus, der Pöbel herrscht, ne? Aber so weit sind wir leider noch nicht. Also gut, diese Regionalwahlen da am 27. September, wo das eigentlich eine Art Landtagswahlen waren, die aber umfunktioniert wurden zu diesem Plebiszit über die Unabhängigkeit von Katalonien. Und die zwei großen Parteien, die ganz klar sich dafür ausgesprochen haben für die Unabhängigkeit, denen reicht's eben nicht von Sitzen her und deshalb brauchen jetzt diese kleine KUP, die sich von vornherein dagegen ausgesprochen hat, dass der seitjährige Regierungspräsident weitermacht, und die sind bis jetzt noch nicht umgefallen, muss man sagen. Ja. Und jetzt gibt's eben 4 Möglichkeiten, sehe ich. Diese KUP, diese kleine linksradikale, aber nationalistische Partei, fällt jetzt eben doch um in den nächsten Tagen. Die zweite Möglichkeit, dass die anderen zwei, die größeren Parteien, die Schnauze voll haben und einfach nicht so lange wegbleiben wollen von den Fleischtöpfen der Macht, ne, die, dass die dann sagen, okay, wenn ihr den Mas nicht wollt, dann benennen wir eben einen anderen. Oder es kommt zum faulen Kompromiss, wo dann nicht ein Präsident gewählt wird für die nächsten 4 Jahre, sondern so eine Art Triumvirat oder so ein rotierendes System, damit also beide Seiten irgendwie das Gesicht noch wahren können. Oder es gibt eben gar keine Einigung, dann wird es Neuwahlen geben im Januar. Aber das interessiert eigentlich niemanden. Zumal, also einen Monat vorher werden die allgemeinen Wahlen hier sein, die Parlamentswahlen in ganz Spanien. Also das ist die Situation. Aber jetzt unabhängig davon, von dieser Wahl geht natürlich der Streit und das Geschrei weiter zwischen Katalonien und Restspanien, zwischen Madrid und Barcelona, Mas und Rajoy auf der anderen Seite, also zwischen denen, die wie Franco eben damals verteidigen, España, una, grande, libre. Und den anderen, die die Unabhängigkeit für Katalonien wollen, die im Grunde das Gleiche verteidigen. Ne? Catalunya, una, gran, jure, so sagen sie es nicht, aber im Grunde ist es das. Ja, und dann haben wir immer gesagt, dass die Zentralregierung in Madrid mit ihrer reaktionären und nationalistisch-katholizistischen Politik praktisch jeden Tag schaffen die neue Sympathisanten für die Unabhängigkeit für Katalonien. Ne? Und das letzte Beispiel ist jetzt, dass sie diesen unsäglichen Mas da vor Gericht gezogen haben, der, weil er vor einem knappen Jahr, am 9. November letzten Jahres, diese Art Referendum, wo auch niemand so richtig wusste, was es jetzt ist. Ist es eine Befragung? Ist es ein Referendum? Wo auch gar nicht klar war, wer überhaupt da dann abstimmen oder wählen darf. Und da ist jetzt angeklagt, also illegal vorgegangen zu sein, weil dieses Referendum war eigentlich verboten vom Gericht und jetzt wird ihm vorgeworfen, also schwerer Ungehorsam, Ignorieren eines Gerichtsurteils und so. Und was macht jetzt dieser Typ? Der nützt jetzt die Gelegenheit eben aus, um sich zum Märtyrer hoch zu stilisieren. Ne? Seht her, liebes Volk, die Zentralregierung und ihre Justiz, die will jetzt eurem Führer hier an den Karren fahren. Und dann musste er jetzt also vorgestern, genau am 15. Oktober, da Aussagen vor Gericht, ne, und dann gibt's da Fotos in der Presse, wo man ihn dann sieht, die Volksmassen, die sich mit ihm solidarisieren, die ihn dann begleiten zu Gericht, wie er da mit ausgestreckter Hand, also für mich hat das ausgesehen wie der faschistische Gruß, ne? Aber wenn man genau hinguckt, ist es nicht der faschistische Gruß, weil man sieht nicht die ganze ausgestreckte Hand, sondern nur 4 Finger, die die katalanische Nationalfahne symbolisieren sollen. Und der Daumen ist so ein bisschen versteckt unter der Hand. Ne? Gut, das ist der Unterschied. Und jetzt warum wieder so ein Treppenwitz der Geschichte? Also vorgestern am 15. Oktober musste er da aussagen und jetzt fügt es sich, dass genau vor 75 Jahren, auch an dem 15. Oktober, Lluís Companys erschossen wurde von der Franco-Regierung vor genau 75 Jahren. Und Lluís Companys war unter vielen Funktionen, die er hatte, unter anderem eben auch Präsident der katalanischen Landesregierung. Ne? Ja, und das wird jetzt, dieser Mas geht her und nützt das aus und die Convergencia, seine Partei, die ziehen da jetzt Parallelen zwischen damals und heute, also unglaublich. Ja, es steckt natürlich eine geballte Macht auch dahinter und auch sehr viel Geld. Mir ist aufgefallen, wenn man so durch die Straßen geht und blickt hoch zu den Balkonen, da gibt es eine Art Transparent, die haben viele Leute von den Balkonen gehängt. Die sieht aus wie eine Immobilienmarktanzeige, aber wenn man näher hinguckt, fordern die freie katalanische Republik. Da heißt es, Unabhängigkeit ist Freiheit. Aber wie gesagt, es sieht wirklich aus wie von einem Immobilien-Marketing-Designer-Büro entwickelt. Auf sowas würde niemand kommen, der wirklich ein Anliegen hat, so ein Plakat zu entwerfen. Daran sieht man auch, dass ein großer Teil zumindest dieser Independentista-Bewegung und ihre Paraphernalia, das heißt ihre ganzen Marketingartikel, die werden natürlich in professionellen Designerbüros entwickelt und entworfen. Das heißt aber nicht, dass es nicht genug Leute gibt, die einen festen Glauben haben an ein freies, unabhängiges Katalonien. Ich habe am letzten Mittwoch ein kleines Bad in der Menge genommen und habe da auch mir die Leute angeguckt und habe gesehen, da waren auch sehr viele alte Menschen dabei, die aus irgendwelchen entlegenen katalanischen Dörfern herbeigeeilt waren. Und das waren eigentlich meiner Meinung nach sehr nette und angenehme Leute, die ihren Hass auf die Zentralregierung und den alten Hass gegen den spanischen Faschismus in diese Richtung gelenkt haben, dass sie sagen, nur eine Unabhängigkeit kann uns sowohl historisch als auch aktuell von diesem Übel befreien. Und diese Schiene nutzt natürlich Jerry, der Autohändler Artur Mas, wie wir ihn hier so gerne schildern, für seine Zwecke, für ein absolutes Catalunya Las Vegas, ein Las Catalunya Arenas Vegas Barcelona World Projekt mit internationalen Investoren und Makro-Casinos und Bordellen und was diese Leute sich da alles vorstellen. Es wäre natürlich wirklich eine Katastrophe für die Bevölkerung hier, wenn diese Leute das Land kontrollieren würden. Ein anderes Thema, das sehr heiß diskutiert wird, ist, wie du schon angesprochen hast, wird die CUP, die linksradikale CUP, antikapitalistisch, antipatriarchalisch, wird die umkippen? Wird die einen Modus finden, um diesen selbst sich hoch zum Märtyrer stilisiert habenden Mass ins Amt zu heben? Das ist die große Frage, auf die sind alle gespannt. Das ist auch die Zerreißprobe für die CUP. Falls sie da auch wirklich nur annähernd diesen Mann ins Amt heben, werden sie wahrscheinlich 80% ihrer Wähler verlieren und es wird Proteste geben. Die Lage ist also heikel, die Lage ist unübersichtlich und immer noch ungeklärt und niemand weiß, wie das im Moment weitergehen soll. Die einzige Hoffnung, die sie haben, ist, dass die Zentralregierung in Madrid faschistoid und dumm immer weiter mit dem Holzhammer auf den Tisch haut und ihren dumpfen, sagen wir mal, Propagandaton beibehält und dann bekommen sie immer mehr Aufwind. Ja, also das ist genau das Fatale an der Geschichte. Ne? Die beiden Seiten nützt es, dem Mass nützt die Geschichte, diese Aufheizung des Klimas, dass er eben seine Position wieder stärken kann. Ne? Der ist ja erst vor ganz wenigen Jahren umgeschwenkt auf diesen Nationalkurs, ne? Wo er gesehen hat, dass ihm die Wähler weggehen und hingehen zu dieser ERC, zu dieser Esquerra Republicana, dann hat er angefangen, auch auf den Nationalismus zu setzen. Ne? Aber wenn man diese Figur sich einfach nur anguckt und auch nur ein bisschen über den weiß, ne? Also umso unverfrorener ist es, wenn der sich jetzt vergleicht, also dieser Jerry, dieser Gebrauchtwagenhändler und Autoverkäufer aus dem Film Fargo, so eine Krämerseele ist das. Ja? Wenn der sich jetzt vergleicht mit diesem früheren Präsidenten Lluís Companys, der dann von Franco erschossen wurde, das war wirklich noch ein anständiger Mensch. Ne? Zwar auch nationalistisch, aber eben gleich linksradikal, so Arbeiterbewegung, Gewerkschaftler. Und dafür wurde er dann natürlich umgelegt später von Franco. Ja? Und wenn der jetzt hergeht und sich mit dem vergleicht, wie gesagt, ein anständiger Mensch, der wurde in seinem ganzen Leben 15 Mal von der Polizei verhaftet, ist doch schon Beweis dafür. Eine Auszeichnung. Ja, ist auch interessant, wie die katalanische Bourgeoisie, die eigentlich mit dem Frankismus gemeinsame Sache gemacht hat, die sich sehr wohl gefühlt hat in diesem frankistischen Sumpf, wie diese Bourgeoisie sich jetzt als Opfer hinstellt von etwas, was sie nie gewesen sind und sich in ein linkes Gewand kleidet. Das ist auch hier eine Riesenkonfusion, die auch unter jungen Leuten vorherrscht. Viele junge Leute denken, Artur Mas, der neoliberale Führer verantwortlich für Privatisierung, für Kürzungen, für in die Kasse packen, für Korruptionsfälle, die wirklich in die, nicht in die Millionen, in die Milliarden gehen. Diese Leute tun so und werden angesehen, als wären sie links. Nach dem Motto, alles was katalanisch und katalanistisch ist, ist links und progressiv. Alles was nach Spanisch klingt, ist rechts und faschistisch. Mit dieser Formel haben sie es geschafft, die Leute wirklich in eine unglaubliche Verwirrung zu stürzen. Besonders noch nicht politisch alphabetisierte junge Leute, die wirklich vom politischen Geschäft und den Zusammenhängen so gut wie keine Ahnung haben, die glauben diese Propagandaformeln. Das ist schade. Dafür sind wir aber auch da, von Contrabanda FM. Nicht jetzt gerade in unserer deutschen Sprache, aber es gibt hier auch Sendungen und Programme, die die Sachverhalte auf Katalanisch und auf Spanisch klären und eine Plattform bieten und eine Alternative zu der offiziellen Propaganda. Interessant, am letzten Samstag gab es in Berlin 250.000 Demonstranten, die forderten, TTIP und CETA zu stoppen. Eine Sensation eigentlich, eine solche Masse für so ein Thema auf die Straße zu bringen, da kann man nur wirklich sagen, Hut ab. Das ist eine politische Kunst, ein politisches Kunststück, das wir von hier aus sehr bewundern. Wow, 250.000 Menschen haben am vergangenen Samstag in Berlin gefordert, die TTIP-Verhandlungen müssen beendet. CETA darf nicht ratifiziert werden. Die Proteste unter dem Motto TTIP und CETA stoppen für einen gerechten Welthandel machen deutlich, die schädliche Freihandelszone kann nicht gegen die Menschen durchgesetzt werden. Die Bundesregierung muss jetzt die Reißleine ziehen. Das sagt die Organisation ATTAC auf ihrer Homepage. Ein paar Eindrücke von der Demo, die haben wir auf YouTube und auf der Internetseite von ATTAC gefunden. Da gibt es noch viel, viel mehr interessante Videos. Da sieht man die Massen von Demonstranten, wie sie am Kanal, am Ufer, an der Museumsinsel vorbeiziehen, im Regierungsviertel einmarschieren und demonstrieren. Gleich beginnt hier in Berlin die Großdemonstration gegen TTIP und CETA. Innerhalb eines Jahres wurden 3 Millionen Unterschriften gegen diese beiden Freihandelsabkommen TTIP und CETA gesammelt. Und heute gehen die Menschen auf die Straße. Aus dem gesamten Bundesgebiet sind sie angereist. 600 Busse und 5 Sonderzüge. Und ein breites gesellschaftliches Bündnis von 170 Organisationen hat dazu aufgerufen. Und gemeinsam fordern wir Stopp TTIP und CETA für einen gerechten Welthandel. Für gerechten Welthandel und mehr Demokratie. Als Gewerkschaften demonstrieren wir für faire Arbeitsbedingungen weltweit. Weil politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen schaden. Und dazu zählen natürlich auch unsere Mitglieder vom Bundesverband Naturkost Naturwaren. Wer Gutes im Sinn hat, der braucht nicht im Geheimen verhandeln. Oder? Ich bin ein 68er, ne? Und wir haben damals Großdemonstrationen gehabt. Und ich hoffe, das wird heute die größte, die es seitdem gab. Denn das ist ein Angriff auf die Demokratie. Wir geben unsere eigene Macht aus den Händen, wenn das durchkommt. Ich als Juristin bin heute hier, um die demokratischen Grundrechte zu verteidigen. Dieses nicht mehr aufhebbare Abkommen darf nicht in Kraft treten. Wir sitzen in einem Boot und wenn wir TTIP nicht wegkriegen, dann geht auch die Kultur unter. Dass es keine geheimen Verhandlungen gibt, dass es keine Schiedsgerichte gibt, das betrifft uns alle direkt. Ich stehe hier auch als Vertreter aus dem Stadtrat, um hier Position zu beziehen. Wenn wir in einer gesunden, gerechten und menschlichen Welt lieber leben möchten, finden wir besser. Stopp TTIP! Stopp TTIP! Stopp TTIP! Stopp TTIP! Wirklich heute mit über 250.000 Menschen hier auf der Straße gewesen. Das ist unglaublich, das ist Wahnsinn, dass so viele Menschen hier mit uns heute dieses starke Signal gesetzt haben. Die Menschen wollen beteiligt werden, das haben wir heute deutlich gemacht und jetzt muss sich Politik damit auseinandersetzen. Zum Stand der Dinge, also der geplante Handelspakt zwischen den USA und 11 Pazifikstaaten bringt Europa in Zugzwang. Die EU sucht eine neue Strategie für die TTIP-Gespräche mit Washington. In gewisser Weise haben die Proteste ihr Zwischenziel schon erreicht. Der Abschluss eines Freihandelsabkommens mit den USA ist in weite Ferne gerückt. Noch vor wenigen Wochen hat da Kanzlerin Angela Merkel davon gesprochen, die Gespräche umgehend zu beschleunigen. Doch ihr Stellvertreter Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel stimmt inzwischen eine ganz andere Melodie an. Die Verhandlungen sind festgefahren, sagte er in der vorvergangenen Woche auf einer Konferenz in Berlin. Es bewegt sich nichts. Von den 24 Teilabkommen sei bislang noch kein einziges unterschriftsreif, heißt es in seinem Ministerium, weil es auf beiden Seiten um beinharte Wirtschaftsinteressen geht. Frankreich will verhindern, dass der europäische Agrarmarkt für Fleischwaren aus Nebraska und Alabama geöffnet wird. Washington weigert sich, mehr öffentliche Aufträge an deutsche oder an französische Konzerne zu vergeben. Über die Reizthemen der Anti-TTIP-Kampagne dagegen, den Schutz zum Beispiel für Investoren etwa oder die Zusammenarbeit bei Verbrauchergesetzen, wurde bislang noch nicht einmal ernsthaft verhandelt. So bestehe die Gefahr, sagt Gabriel, dass die Verhandlungen zu einer nicht enden wollenden Geschichte werden. Ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Die kommen wirklich nicht weiter. Die haben nicht damit gerechnet, dass das Volk ihnen wirklich ganz scharf auf die Finger guckt und dann auch wirklich ganz scharf auf die Finger schlägt. Wir hatten hier im Niemandsland natürlich schon seit langer Zeit darüber berichtet, was da alles auf die Menschen zugekommen wäre, an grotesken Privatisierungsorgien, wo die Menschen buchstäblich enteignet würden, wo ihnen ihr eigenes Wasser dann zum 3-, 4-, 5-fachen Preis verkauft werden würde, wo ihnen ganze kommunale Einrichtungen abgenommen würden und an irgendwelche Hedgefonds verhökert würden, die dann an der Börse kreisen, international, und den Mechanismen des Casinos unterworfen werden. Und das ist verhindert worden, erst einmal. Und darüber können wir uns freuen. Ja, ja, darüber kann man sich freuen. Und man kann nur hoffen, dass das nicht nur so eine Eintagsfliege ist. Jetzt mal die SPD, Gabriel, die vor einem Jahr noch waren die ja ganz klar dafür, ne? Ich glaube sogar in den Koalitionsvereinbarungen zwischen CDU und SPD war das ein Punkt, dass die SPD sich verpflichtet, das zu unterstützen. Und wenn es da jetzt eine Änderung gegeben hat, dann eben wegen dem Druck von unten, der Bevölkerung und viele Gewerkschaftler auch. Also muss man das stoppen, müsste man das stoppen vielleicht, und am Ende geht es doch nicht. Das gleiche Ding, was da jetzt abläuft bei diesem TTIP zwischen USA und Europa, das gleiche machen sie ja, die USA, in Südostasien, ne? Und da haben sie es jetzt durchgekriegt, ne? Dort ist es jetzt schon beschlossen vor kurzem, ne? Ja, weil da auch das demokratische Verständnis der Menschen nicht so hoch entwickelt ist und diese ganzen Verhandlungen natürlich hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben. In Deutschland ist da wirklich eine Sensibilität entstanden, die ist beispiellos, die gibt es in anderen Ländern nicht. Für so ein Abkommen und Verhandlungen wurde noch nie so heftig protestiert, vielleicht in Lateinamerika vor vielen Jahren, als dieses Lateinamerika-Abkommen beschlossen wurde. Da war auch die Linke besonders sehr aktiv und sehr sensibilisiert für dieses Thema. Ja, denn damals war das, glaube ich, nur Mexiko, ne? Mexiko, USA und Kanada. Und der Rest von Lateinamerika, die haben ihren eigenen Zusammenschluss. Aber das jetzt, wenn die sogenannten BRIC-Staaten, ja, also Brasilien, Russland, Indien, China, die galten ja lange Jahre als Antreiber, die Weltwirtschaft am Laufen haben mit ihrer Produktion und Nachfrage auch, und das ist jetzt auch am Zusammenbrechen, ne? Hier in Europa ist die sogenannte Krise noch längst nicht überwunden, und wenn das da jetzt mit zusammenkommt, ist also gut möglich, dass die nächste Rezession vor der Tür steht, und dann wollen wir sehen, wie das mit TTIP weitergeht, wenn das passiert. Bis zu den Nachrichten noch ein Lied von Konstantin Wecker von dem Album Ohne Warum, nämlich das Titellied Ohne Warum. Konstantin Wecker. Musik. Ist es nicht so, dass die Rose blüht, sonder warum, ohne warum? Dass sie nicht fragt danach, ob man sie sieht, sonder warum, ohne warum? Dass sich die Fäze von selber erträumen, sonder warum, ohne warum? Wie sich die Wellen zum Strande hinschäumen, sonder warum, ohne warum? Ohne Berechnung, vielleicht ohne Sinn, ohne Verdienst und ohne Gewinn, wie all die Klänge um uns herum, sonder warum, ohne warum. Ist es nicht so, dass das Bächlein fließt, sonder warum, ohne warum? Alles im Frühling aufs Neue sprießt, sonder warum, ohne warum? Und doch die Sonnen gehen unter und auf, sonder warum, ohne warum? So auch des Menschen Lebenslauf, sonder warum, ohne warum? Berechnung, vielleicht ohne Sinn, ohne Verdienst und ohne Gewinn, wie all die Klänge um uns herum, sonder warum, ohne warum. Land. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Es ist Samstag, der 17. Oktober 2015. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen möchte ich mit den Nachrichten vom Tage in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Ungarn schließt Grenze zu Kroatien für Flüchtlinge. In der Nacht wurden die letzten Migranten eingelassen, ehe Polizisten Übergänge mit Stacheldraht versperrten. Vor einem Monat hatte Ungarn bereits seine Grenze zu Serbien geschlossen. Kroatien will Flüchtlinge nun nach Slowenien umleiten. Merkel will Transitzonen an deutschen Grenzen durchsetzen. So könnte mehr Ordnung in die Registrierung der Flüchtlinge gebracht werden, sagte die Kanzlerin beim Deutschlandtag der Jungen Union in Hamburg. Die SPD lehnt Transitzonen ab. Griechisches Parlament billigt Sparpaket. Die Einschnitte wurden in der Nacht mit den Stimmen der Koalition von Ministerpräsident Tsipras verabschiedet. Voraussetzung für weitere Finanzhilfen. Geplant sind unter anderem neue Steuern, eine Erhöhung des Rentenalters und härtere Strafen für Steuersünder. Gewalt im Nahen Osten dauert an. Israelische Sicherheitskräfte haben bei Unruhen am Grenzzaun im Gazastreifen zwei Palästinenser erschossen. Zudem gab es viele Verletzte. Ein weiterer Palästinenser wurde nach einer Messerattacke auf einen Soldaten erschossen. Dortmund siegt mit 2:0 in Mainz. Bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hat BVB-Trainer Thomas Tuchel wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Treffer für die Borussia erzielten Marco Reus und Henrich Mkhitaryan. Damit bleibt Dortmund weiter auf Platz 2 der Tabelle. Das Wetter, vor allem im Nordosten örtlich Regen, Auflockerungen am ehesten im Süden, 6 bis 12 Grad. Ja, vielen Dank. Wir haben es gehört. Das Thema Griechenland ist mittlerweile verdrängt worden vom Thema Flüchtlinge in Deutschland. Wenn ich mit meinen deutschen Freunden und mit meiner Familie spreche, dann wird mir das immer erzählt. Wir waren froh, dass das Thema Griechenland endlich aus der öffentlichen Debatte verschwunden ist. Und nun haben wir ein anderes Dauerthema, das genauso auf lange Sicht natürlich nervt wie die Verschuldungskrise, das ist die Flüchtlingsdebatte und alles, was damit zusammenhängt. Doch muss man sich mit diesem Thema natürlich auseinandersetzen. Auch wir tun das hier im Niemandsland. Wir zitieren zumindest ein paar interessante Aspekte aus der Presse, aus der aktuellen Presse. Im Spiegel gibt es einen Leitartikel, geschrieben von Herrn Ulrich Fichtner. Aus dem möchte ich mal kurz zitieren. Sprung nach vorn. In der Flüchtlingskrise riskiert Kanzlerin Merkel ihr Amt. Das macht große Politik aus. Dieser Artikel ist eigentlich eine Lobeshymne auf die Kanzlerin, vermischt mit kleinen Giftpfeilen. Aber insgesamt kommt die Kanzlerin da sehr gut weg. Mutti Multikulti, da sieht man die Merkel auf einem Plakat mit einer Art Burka bekleidet und die guckt da ziemlich griesgrämig vor dem Reichstag drein. Das ist eine Karikatur von einer rechten Demonstration. Hier heißt es allerdings, die Globalisierung erleichtert nicht nur den Verkehr von Kapital und Waren, sondern auch von Menschen auf der Flucht. Dies nicht verstanden zu haben, wird zur Bilanz von Merkels Kanzlerschaft gehören, wie der dramatische Kurswechsel, den sie nun vollzogen hat. Ihre einsame Entscheidung vom 5. September, dem elenden Kleinmut in Europa ein Ende zu setzen und die Sonderzüge aus Ungarn rollen zu lassen, bleibt dessen ungeachtet kühn und richtig, auch wenn jetzt unschöne Konsequenzen spürbar werden. Die Öffnung der Grenzen war, um ein Schlüsselwort von Merkels Amtszeit zu gebrauchen, alternativlos. Denn was wäre die Alternative gewesen? Zuzuschauen, wie Österreich zur Sackgasse der Balkanroute wird, Zäune zu ziehen, nach der Methode Orban. Angela Merkel hat sich anders entschieden und hatte dabei wiederum die große Mehrheit der Deutschen auf ihrer Seite, auch wenn nun das Gegenteil in anschwellender Lautstärke behauptet wird. Das zweite große Thema, das die Weltöffentlichkeit beherrscht und auch Deutschland, ist das Thema Putin greift an. Hier sieht man auf dem Spiegel von letzter Woche Russlands Weltmachtspiele, man sieht Putins Robotergesicht, das ist da in einen Kampfjet reinmontiert worden. Putin greift an, sehr dramatisch und er hat den roten Stern auf dem Helm und man hat das Gefühl, die alte Sowjetunion ist wieder da, der böse Kommunismus ist auferstanden, der Diktator Putin, ein neuer Stalin, der greift nun den freien Westen an. Das ist ungefähr die NATO-Propaganda, die verbreitet wird und die der Spiegel dann auch in ein schönes Bild auf seiner Titelseite umsetzt. Es geht um die Syrien-Krise. Da heißt es zynisch, skrupellos und nicht ohne taktisches Geschick greift der russische Präsident massiv in den Krieg ein und lässt täglich Rebellenstellungen bombardieren. Der Westen hat bisher nur wenige Antworten auf Putins Vorstoß. Ja, draußen steht die Welt Kopf. Aber in Russland scheint alles in Ordnung zu sein, heißt es hier. Die Nachrichten dieser Woche klangen nach kaltem Krieg. Ein russisches und ein amerikanisches Flugzeug sind sich sehr nahe gekommen. Der Luftraum des NATO-Partners Türkei wurde von Russen verletzt. Die NATO will ihre Eingriffstruppe verdoppeln. Am Donnerstag schreckte die Meldung die Welt auf. 4 russische Cruise-Missiles, abgefeuert im Kaspischen Meer und mit Ziel Syrien, seien einen Tag zuvor im Iran eingeschlagen. Bestätigt wurde sie bis zum späten Abend aber nicht. Aber es ist nicht mehr die Sowjetunion, die da mitmischt. Es ist nur ein Teil davon, Russland, das in die Bedeutungslosigkeit verabschiedet schien und nun wieder da ist, weil es von einem entschlossenen, ruchlosen Mann angeführt wird. Wie gehabt, die Personifizierung einer Politik, in einen Diktator, in einen ruchlosen Mann, in einen Saddam Hussein, in einen Gaddafi und jetzt eben in einen neuen russischen Stalinisten. Putin hat das Risiko in Kauf genommen, dass beide Großmächte aneinanderstoßen, dass das Bürgerkriegsland in ein noch größeres Chaos versenkt und jegliche Chance für einen politischen Wandel in Syrien ausgelöscht wird. Es ist ihm egal, schreibt der Spiegel, er ist im Moment der starke Mann der Welt. Und Barack Obama, der Präsident der Vereinigten Staaten, sieht etwas schwächlich aus. Das muss nicht so bleiben, aber im Moment ist die Welt auf den Kopf gestellt, heißt es. Je mehr russische Bomben diese Woche in Syrien fielen, umso mehr wuchsen die Aufregung und die Hilflosigkeit des Westens. Angela Merkel und François Hollande äußerten tiefe Sorge über die Luftangriffe. Der französische Präsident sprach von einem drohenden totalen Krieg im Nahen Osten. Das Vorgehen der Russen sei ein Rezept für eine Katastrophe, warnte US-Präsident Barack Obama. Allerdings ist Syrien längst eine Katastrophe und Obama hat nichts getan, um diese zu verhindern. Im Gegenteil. Aber was bezweckt Russland genau mit dem militärischen Alleingang in Nahost? Was sind die Risiken für Russland und die Welt? Und wie wird dieses Eingreifen, bei dem sich das erste Mal seit 6 Jahrzehnten Amerikaner und Russen wieder auf einem internationalen Kriegsschauplatz begegnen, die Welt verändern? Gut, wir haben darüber auch die letzten Wochen berichtet und verschiedene kleinere und größere Analysen dargeboten, wo man einfach erkennt, ohne Russland läuft in Syrien im Moment jedenfalls nichts. Putin ist also von den NATO-Propagandisten zum neuen Stalin hochstilisiert worden. Der ist zynisch, der ist ein Bösewicht, ein Schurkenstaat, dieses Russland. Und die bombardieren jetzt in Syrien. Ja, niemand weiß, was die und wen die genau bombardieren, so wie wir auch nicht wissen, wen und was die USA bombardieren in Syrien. Aber wenn Putin bombardiert, dann ist das an sich schon mal schlecht und böse und das muss man verhindern. Er bombardiert garantiert gute Demokraten, die zwar auch mit amerikanischen Waffen ausgestattet sind und gegen eine legitime Regierung angehen, aber das macht ja nichts. Haha. Der Nobelpreis wurde diesmal an die weißrussische Literatin Svetlana Alexijewitsch vergeben. Sie wird geehrt für ein politisches Werk, das eine Linie zieht von der Sowjetunion bis hin zu Putin. Es wurden Stimmen laut, die gesagt haben, dieser Nobelpreis wäre natürlich auch ein Anti-Putin-Nobelpreis. Wir lassen das mal dahingestellt sein. Wir werden vielleicht, wenn nachher Zeit ist, aus ihrem Werk ein bisschen zitieren und diese Frau ein bisschen näher vorstellen. Anti-Putin zu sein, ist ja an sich überhaupt nicht schlecht. Ich würde mal sagen, wenn wir beide in Russland leben würden, wären wir garantiert Anti-Putin-Leute und wir würden garantiert auch eine Radiosendung gegen die Putin-Politik und die Putin-Regierung machen. Wir sind aber nun hier im Westen, im freien Westen und müssen uns hier mit unseren Halbdiktatoren und Autokraten auseinandersetzen. Deshalb ist für uns natürlich die Perspektive etwas anders. Wenn unsere Autokraten gegen Putin hetzen, dann wissen wir, sie hetzen eigentlich gegen einen der ihren, gegen einen Rivalen, der genauso skrupellos ist wie sie selber, uns aber einreden wollen, er wäre böse und sie wären gut und so weiter und so weiter. Dieses dumme Schema lassen wir für uns jedenfalls nicht gelten. Jedenfalls, am Donnerstag hat das Komitee in Stockholm verkündet, dass die in der Ukraine geborene Weißrussin Svetlana Alexijewitsch, die 67 Jahre alt, den Nobelpreis für Literatur des Jahres 2015 bekommen hat. Und ja, beziehungsweise bekommen wird. Er wird ja noch ausgehändigt. Ich glaube, die Zeremonie ist Anfang Dezember oder Ende November. Und ja, sie hat ihn verdient, heißt es im Spiegel zum Beispiel. Das schreibt Susanne Bayer. Hat ihn verdient, ihre Werke fangen die Zeit ein und sind doch überzeitlich. Sie zeigen, wie Menschen zerbrochen werden können, wenn sie einer Politik ausgeliefert sind, die den Einzelnen in seiner Zerbrechlichkeit nicht achtet. Weitere Themen. Europol. Es wird wieder vor der Datenkrake gewarnt. Eine neue Datenkrake wird sich über uns hermachen. Zur Terrorabwehr sollen Sicherheitsbehörden in der Europäischen Union in Zukunft einfacher und schneller Datensätze über Fluggäste untereinander austauschen können. Als ob sie das nicht schon längst machen, aber es soll legalisiert werden. Eine zentrale Rolle soll dabei die europäische Polizeibehörde Europol einnehmen. Das geht aus einem vertraulichen Papier aus dem Büro von Donald Tusk hervor, dem Präsidenten des Europäischen Rates. Dieser Donald Tusk ist nicht gerade berühmt für seine Datenschutzideen. Noch sind allerdings nicht alle EU-Staaten mit dem Vorschlag einverstanden. Derzeit plant Europol den Aufbau eines europäischen Zentrums zur Terrorismusbekämpfung. So nennen die das dann immer, wenn sie unsere Daten haben wollen. Kritiker wie André Hunko, Bundestagsabgeordneter der Linken und Experte für europäische Innenpolitik, warnen davor, dass sich Europol zur Superbehörde und zu einer Datenkrake entwickelt. Die parlamentarische Kontrolle und die parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten stünden dazu in keinem Verhältnis. Ja, zu der Frage, Donald Tusk, der Mann aus Polen, oder Donald Trump, der wahrscheinliche Kandidat der Republikaner in den USA, da weiß man nicht, was man besser finden soll. Im Grunde ist es das Gleiche. Also mir wäre da der gute alte Onkel Donald von Mickey Mouse noch lieber. Pegida ist zurück. Pegida, das wissen wir, ist eine rechtsradikale Organisation, die gegen die Islamisierung des Abendlandes kämpft. Die schienen schon ein bisschen in der Versenkung verschwunden zu sein, aber nun sind sie da und machen ihre Propaganda. Los, bin über die wahnsinnige Politik, welche unsere Eliten gerade betreiben. Dieser Irrsinn bewegt mich derart, dass ich mich nicht mehr zurückhalten kann und wirklich ein paar schärfere Töne anschlagen werde. Ja, da spricht gerade Herr Lutz Bachmann auf einer Pegida-Demonstration in Dresden. Die ist unlängst erfolgt. Das war Ende September 2015. Beschränkung unserer grundgesetzlichen Meinungsfreiheit fällt. Pegida, die werden nun radikaler. Straßenblockaden vor Flüchtlingsunterkünften, Prügel gegen Journalisten. Die Bürgerbewegung Pegida meldet sich zurück, und zwar radikaler denn je. Am Mittwoch sind es schon mehr als 1000, die schweigend im Regen durch den Chemnitzer Vorort marschieren, vorbei an gesprühten Parolen wie Heimat schützen. Und der Widerstand werde weitergehen, ruft einer durchs Megafon, so lange wie nötig. Sie verarschen uns nach Strich und Faden und verraten unser Land. Das sind ungefähr die Töne, die man da hört. Dann dankt der Redner Pegida Chemnitz Erzgebirge, ohne die all das nicht möglich gewesen wäre. Da brandet Jubel auf. Gott sei Dank, ruft ein Sachse. Ich hatte schon Angst. Es geht immer so weiter. Mit der Flüchtlingspolitik. Doch es geht weiter. Pegida ist wieder da, offenbar schlagkräftiger denn je. Eine Zeit lang war die Bewegung nahezu aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ihre Gründer hatten sich zerstritten. Pegida-Chef Lutz Bachmann war von seinem Vorstandsposten vorübergehend zurückgetreten, nachdem ein Bild öffentlich wurde, das ihn in Adolf-Hitler-Pose zeigte. Die wöchentlichen Proteste ebbten ab. Am vergangenen Montag nun trieb Pegida erneut rund, Achtung, 10.000 Menschen in Dresden auf die Straße. Fast schon wieder so viele wie zu den Hochzeiten der Bewegung im vorigen Winter. In einer Pressekonferenz. Doch diesmal bleibt es nicht mehr bei friedlichen Protesten. Auf Worte folgen Taten, wie nicht nur die Straßenblockade von Einsiedel zeigt. Die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, Pegida, profitieren von der aufgeheizten Flüchtlingsdebatte. Positionen, die vor wenigen Monaten Demagogen wie Bachmann vorbehalten waren, werden mittlerweile auch von Unionspolitikern vertreten. Eine Einladung für Pegida-Anhänger, sich weiter zu radikalisieren. 90% dieser Glücksritter nicht oder nur schwer zu integrieren, weil es wohl nun doch nicht alles Ärzte und Ingenieure sind, sondern nur Billiglöhner ohne jegliche oder mit geringer Bildung auf Viertklässlerniveau. Guten Morgen! Gut, er äußert da natürlich einen Verdacht, den ich auch hier gehört habe, dass seien Billiglöhner, die wären von der Großindustrie jetzt ins Land geholt worden, um den Mindestlohn in Deutschland wieder kaputt zu machen. Und das ist natürlich eine Paranoia, die man nicht so einfach von der Hand weisen kann, die einfach da ist und die man wirklich sehen sollte. Aber klar, aus dem Mund eines Rechtsradikalen klingt das natürlich ganz anders. Vielleicht noch ein kurzes Detail. Tatjana Festerling, die für Pegida bei der Oberbürgermeisterwahl in Dresden im Juni fast 10% holte, behauptete auf einer Demonstration kürzlich, wir befinden uns bereits im Krieg. schneller in bezahlte Arbeit. Pegida sei als diffuse Empörungsbewegung gestartet, sagt der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer. Inzwischen fokussiere sie sich auf das Flüchtlingsthema und auf Kanzlerin Angela Merkel als Zielscheibe. Die Rhetorik sei dabei völlig enthemmt. Und nicht nur die. Immer häufiger, wie wir gerade gehört haben, wird die Lügenpresse mittlerweile körperlich angegangen. Vor zwei Wochen attackierten Pegida-Anhänger Journalisten des MDR und der Dresdner Neuesten Nachrichten. Einer bekam einen Faustschlag ins Gesicht. Alle Landesstudios hätten inzwischen Beleidigungen, Vandalismus und körperliche Übergriffe bei Pegida-Demonstrationen gemeldet, heißt es beim MDR, der vor allem in Sachsen immer wieder Vorfälle registriert. Die zunehmende Aggressivität gegen Mitarbeiter sei eine neue Erfahrung. Anders kann man es nicht bezeichnen. Genau dazu werden diese Menschen missbraucht. Und mit diesem Geld zu verdienen, okay, zu diesem Thema da, zu diesem Argument, die Immigranten, das wird zu Billiglöhnen führen und so, das kann man natürlich, wie du sagst, nicht von der Hand weisen, das ist ganz klar. Und es ist ja nicht zufällig, dass die Arbeitgeberverbände plötzlich sehr immigrantenfreundlich geworden sind. Ne? Aber und also immigrantenfreundlicher als die guten alten sogenannten demokratischen Parteien. Ne? Ich meine, und das Schlimme jetzt bei diesen Pegida-Leuten oder anderen wie Alternative für Deutschland oder einfach dieses ganze faschistische Gesocks, das sind ja zahlenmäßig immer noch relativ wenige, ne? Aber die Gefahr ist eben, dass die sogenannten demokratischen Parteien davon angesteckt werden, dann damit ihnen die Wähler nicht weglaufen oder weil es viele auch gleich denken, wie diese Rechtsradikalen, die werden dann angesteckt und beginnen eben auch ihren Kurs dann zu ändern. Also das letzte Beispiel ist jetzt da einer, ein CDU-Mann, der ist Fraktionsvorsitzender im Niedersächsischen Landtag und zu diesem Thema, wie kriegen wir jetzt diese Immigration unter Kontrolle, sagt er noch ganz glatt, man sollte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht nachdenken. Damit könnte man dann nicht nur möglichen Krisen vorbeugen, sondern die Bundeswehr auch wieder breiter in der Gesellschaft verankern. Also so daherzureden, haben die keinerlei Problem. Ja. In Spanien ist die Situation ein bisschen anders noch, ja. Aber da haben wir dann andere Beispiele. Da geht zum Beispiel der Erzbischof Cañizares her und macht dann auch zu dieser Sprüche wie diese Invasion von Immigranten, der wir jetzt ausgesetzt sind, was da kommt, das ist wie das trojanische Pferd, wer weiß, was die da uns mitbringen, ja, diese ganzen Leute, die da jetzt kommen, das auch nicht so sauber, koscher, ja. Also im Gegensatz dazu ist ja die deutsche Kirche noch relativ progressiv. Ne? Ich habe letzte Woche am letzten Montag ein Video gesehen von Dresden. Das klingt fast wie die Stimme von Rudi Dutschke. Hör mal, ist ein Rechtsradikaler. Nach Sibirien, Putin nach Berlin. Ich sage, Merkel nach Sibirien, harte Strache nach Berlin. Hatze, herzlich willkommen in Deutschland. Wir wollen dich hier. Hast du das gehört? Merkel nach Sibirien. Ja, die sind natürlich sehr hart drauf, diese Leute. Und da muss man auch sehr vorsichtig sein. Was da sich zusammenbraut, ist nicht einfach. Und darum müssen wir den Schulterschluss mit allen Patrioten Europas. Und so weiter und so weiter. Wir wollen uns das nicht länger anhören. Es sieht so aus, dass in Deutschland sich wieder was zusammenbraut. Und dass die Willkommenskultur, wenn man Pech hat, irgendwann die nächste Zeit sich zurückentwickelt oder hoffentlich nicht, aber oder vielleicht sogar zusammenbricht. Eine Meldung über Frau Sarah Wagenknecht, die soll nämlich jetzt Fraktionschefin der Linken werden. Und jetzt ist die Frage, die gestellt wird, führt sie den Kampf gegen die SPD fort, den Oskar Lafontaine begann? Wir wissen, Oscar Lafontaine ist ihr Ehemann. Die haben geheiratet. Hierzu schreibt der Spiegel eine fast schon lustige Kolumne, einen lustigen Artikel. Wenn man über Linke schreibt in Deutschland, dann werden die immer auf irgendeine Art doch ein bisschen lächerlich gemacht, als Wirrköpfe hingestellt und man ist eigentlich immer hinterfotzig gegen solche Leute in der Presse. Diese Hinterfotzigkeit, die hört man auch aus diesem Artikel heraus. Jetzt geht es also um eine neue Chance für die Linke. Diese Chance heißt Sarah Wagenknecht. Sie ist längst eine eigene Marke, die ihre Partei und ihr Amt überstrahlt. Eine Frau, die in kein Schema passt. Sie wirkt wie eine jüngere Margaret Thatcher, heißt es hier ganz böse. Aber sie redet wie Karl Marx. Das haben sie aber schön fies gesagt. Margaret Thatcher, die redet wie Karl Marx. Wagenknecht ist ein wandelnder Widerspruch, heißt es weiter. Die Positionen, die sie vertritt, machen sie unwählbar für den bürgerlichen Mainstream, auch in der SPD. Sie geißelt die Auswüchse des Kapitalismus, sie verdammt das angeblich imperialistische Gebaren, der USA, der Spiegel, und predigt unbedingten Pazifismus. Sie beherrscht den aufgescheuchten Furor der Linken, den sich die SPD längst abgewöhnt hat. Zugleich aber wirkt sie seltsam konservativ mit ihrer immer gleichen hochgesteckten Frisur, den streng geschnittenen Kleidern, der zugeknöpften Art und gut bürgerlichen Bildung, beinahe pflichtbesessen. Noch ein bisschen weiter. Sie ist für ihr Arbeitsethos bekannt, ein Leben ohne Müßiggang. Schon als Kind empfand sie Spielen als Zeitverschwendung, heißt es hier. Seichte Unterhaltung ist ihr zuwider. Wagenknecht taugt nicht für das übliche Feindbild der Konservativen, die linke Politiker wie sie gern als die Anwälte von Faulpelzen ansehen. Lange galt die ehemalige Stalinistin unter Reformern als nicht vermittelbar, aber nun ist sie ihre heimliche Hoffnung geworden. So. So sieht's aus, so wird Sarah Wagenknecht im Spiegel porträtiert. Es geht noch weiter, das sind zwei Seiten, die gehen ungefähr in diesem Ton weiter. Ich kann da nur dazu sagen, lang lebe Sarah. Ja, also für mich ist das fast der einzig denkende Kopf noch von all den Leutchen, die da im Parlament sitzen. Ne? Also übrigens glaube ich, was soll die jetzt werden? Welche Funktionen? Fraktionsvorsitzende? Aber ich glaube geteilt, zusammen mit einem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, mit einem Typen Aufpasser. Von der Realo-Fraktion. Sie ist ja von der sogenannten dogmatischen linksradikalen Fraktion. Ja. Hören wir mal kurz, was diese Frau gerade so sagt. Aber ja. So, ja. Nach dem, was sie sagt, also ich habe noch nie einen blöden Satz von der gehört. Ja, also ja. Es ist fast so die Rosa Luxemburg von heute. Ich glaube, sie ist zu intelligent für dieses Land und für dieses Europa. Wir hören einfach mal, was sie sagt. Sie sagt etwas sehr Klares und Deutliches zum Thema Syrienkrieg und Flüchtlinge. Alle reden über Flüchtlinge. Aber warum redet niemand darüber, warum so viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen? Es gibt keine Naturkatastrophe im Nahen und Mittleren Osten, sondern die Fluchtbewegungen sind das Ergebnis einer bewussten Kriegs- und Destabilisierungspolitik, für die Deutschland, Europa und vor allem auch die Vereinigten Staaten verantwortlich sind. Viele Länder wurden in einen Brandherd verwandelt, wo Menschen nur noch fliehen können, wenn sie ihr Leben sichern wollen. Und deswegen muss die Konsequenz sein, Schluss mit deutschen Rüstungsexporten, vor allem in solche Krisenregionen, Schluss mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Bundesregierung die Courage hätte, tatsächlich die Vereinigten Staaten als einen der Hauptverursacher dieses ganzen Elends mit aufzufordern, auch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen, für die menschenwürdige Versorgung der Flüchtlinge mitzutragen. Denn immerhin, sie sind hauptverantwortlich dafür, dass es überhaupt diese Flüchtlingsbewegungen gibt. Jo, moin moin. Mein Name ist Bammel aus Hamburg, St. Pauli. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, egal wo ihr seid, egal wo ihr mich hört, ob der Welt, ich kann auch mit dem Plattdeutsch schnacken. Grüße aus Barcelona nach Hamburg und in die ganze Welt. Ja, klarer kann man es nicht mehr sagen. Frau Sarah Wagenknecht zum Thema, warum gibt es eigentlich so viele Flüchtlinge und wer sind die Verantwortlichen? Sie benennt glasklar, wer dafür zuständig ist, wer das verursacht und nennt auch Lösungen. Ja, zum Glück gibt's ja immer noch einige wenige Leute, die klar denken und das dann auch laut sagen. Ein anderer, den ich auch so einschätze, ist der frühere Finanz- und Wirtschaftsminister von Griechenland, dieser Yannis Varoufakis. Und der war jetzt, glaube ich, vorgestern oder so hier in Barcelona, hat da eine Veranstaltung abgehalten, die war rappelvoll, ja, wurde auch übertragen auf große Bildschirm, wo nochmal unheimlich viele Leute standen, riesen Beifall gekriegt, ja. Und übrigens hat er die Veranstaltung genau da am gleichen Ort in Borne, hier unten im Viertel, gemacht, wo ein paar Tage vorher der Mas seine Jubelveranstaltung organisiert hat. Naja, jedenfalls hat er dann auch sehr vernünftige Dinge gesagt und richtige, die man in dieser Klarheit sonst nicht hört. Und dann sagt er also, hier in Europa gibt es im Grunde vier Krisen: Banken, Schulden der öffentlichen Hand, fehlende Investitionen und die soziale Krise. Obwohl er sagt, man sollte das gar nicht mehr so sagen, soziale Krise, weil das auch schon ein Euphemismus ist. Korrekter wäre es zu sagen, Armutskrise. Und warum ist das so? Seine These fand ich auch ganz lustig, sagt er, es ist zu viel Geld da. Überraschend erstmal. Ne? Aber er bezieht sich natürlich auf die großen Superreichen, die Vermögen, von denen du vorher gesagt hast. Ne? Es ist heute schon so, dass 1% der Weltbevölkerung die Hälfte vom ganzen, dass denen die Hälfte vom ganzen Vermögen, vom ganzen Reichtum auf der Welt gehört. Ja. Und die anderen 99%, die müssen sich die andere Hälfte teilen. Ne. Und da sagt er, da ist zu viel Geld da, was wollen die denn machen mit ihrem Geld? Ne? Wenn sie es auf die Bank tragen, um es dort anzulegen, dann müssen sie noch Zinsen dafür bezahlen, dass die Banken das überhaupt annehmen. Wenn sie Bonus kaufen oder Schuld verschreiben und so, laufen sie die Gefahr, dass sie das Geld verlieren. Und unterm Kopfkissen ist es auch zu viel. Das geht gar nicht. Herbst im Niemandsland. Die Regierungen fallen. Den Leuten wird es zu bunt. Themenwechsel. Werfen wir einen Blick in die Presse in Deutschland. Werfen wir einen Blick auf die Internetseite, zum Beispiel der Jungen Welt. Da gibt es ein interessantes Interview mit Herrn Walter Wendelin. Der gehört der baskischen Solidaritätsorganisation Askapena, das heißt Befreiung, an. Und der sagt, Spanien ist ein gescheiterter Staat. In Madrid sind 5 Basken wegen internationalistischer Solidarität angeklagt. Hierzu gibt es also ein Gespräch mit Walter Wendelin. Wir zitieren mal kurz aus diesem Gespräch. Ab Montag stehen Sie in Madrid vor dem spanischen Sondergericht gegen Terrorismusdelikte der Audiencia Nacional. Ihnen drohen bis zu 6 Jahren Haft. Was wird Ihnen vorgeworfen? Wendelin, wir sind insgesamt 5 Angeklagte. Der Prozess richtet sich vor allem gegen die internationalistische baskische Vereinigung Askapena. Sie soll geschlossen werden. Das bedeutet formell kein Verbot der Organisation, läuft aber auf das Gleiche hinaus. Konkret wird uns vorgeworfen, Reisebrigaden organisiert zu haben, die vor allem nach Lateinamerika, aber auch in die Westsahara, nach Kurdistan und nach Palästina gefahren sind. Solche Aktivitäten unternehmen wir bereits seit der Zeit der Solidarität mit der sandinistischen Revolution in Nicaragua, also seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ziel ist es, jungen Menschen zu zeigen, was Internationalismus und Solidarität bedeuten. Sie fahren dann dann für einen Monat oder länger in diese Länder, um die Realitäten dort kennenzulernen. Ein zweiter Punkt ist, dass wir uns seit 1994 für gerechten Handel engagieren. Das ist ein gutes Instrument, um den Menschen zu erklären, wie die Ökonomie funktioniert und welche Alternativen es gibt. Wir beteiligen uns außerdem regelmäßig an den Weltsozialforen und waren auch einige Jahre lang mit einem Mitglied in der internationalen Koordination dieser Bewegung vertreten. Das wird uns ebenso vorgeworfen wie die Tatsache, dass wir die regionalen Sozialforen im Baskenland organisiert haben. Frage der jungen Welt. Und was ist daran ein Verbrechen? Wendelin, für die spanische Justiz ist es natürlich schwierig, mit diesen Aktivitäten eine Anklage zu begründen. Deshalb behaupten sie, dass wir unsere Arbeit nur gemacht haben, weil uns die bewaffnete Organisation im Baskenland, die ETA, Baskenland und Freiheit, das befohlen habe. Wir sollen unsere Aktionen also nicht aus eigenem Antrieb, nicht aus internationalistischem Solidaritätsbewusstsein durchgeführt haben, sondern nur auf einen Befehl hin. Das ist natürlich absurd, denn wir sind eine legale, öffentlich arbeitende Vereinigung. Und mit so einer kann eine clandestine Organisation, die bis vor 5 Jahren militärisch gekämpft hat, nicht zusammenarbeiten. Dafür gibt es einfach keine strukturellen Möglichkeiten. Vielleicht wurden bei Razzien irgendwelche Papiere beschlagnahmt, in denen irgendwer unsere Arbeit ausgewertet hat, so wie bei Analysen über die Gewerkschaften und die gesellschaftliche Realität im Baskenland angefertigt wurden. Es ist schwierig, daraus einen Befehl zu konstruieren. Zudem müsste die Staatsanwaltschaft beweisen, dass wir diesen überhaupt bekommen haben und das, was wir getan haben, nur aufgrund dessen erfolgt ist. Das war ein Artikel aus der Jungen Welt, ein Interview. Werfen wir einen Blick in den Spiegel noch. Der Mann hinter dem WM-Deal, die Affäre Dreyfus. Er war die zentrale Figur beim mutmaßlichen Kauf der WM 2006. Der damalige Adidas-Chef Robert Louis Dreyfus war einer der einflussreichsten Manager des internationalen Sports. Fußball und Geld waren seine Spielzeuge. Es geht also um den Skandal der deutschen Bewerbung 2006. Schwarze Kasse, Fußball-WM 2006, mutmaßlich gekauft. Nach Informationen des Spiegel hatte das deutsche Bewerbungskomitee für die WM 2006 eine schwarze Kasse eingerichtet. Der Kaiser, Franz Beckenbauer, damals Chef des Organisationskomitees, soll davon gewusst haben, wie auch der heutige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Los. Nun ja, das sind fast 10 Jahre her und ich weiß nicht, ob das die Weltöffentlichkeit noch in Unruhe versetzen wird, so eine Meldung. Wir wissen, die FIFA hat alles gekauft. Bei der FIFA wurde alles gekauft. Die ganze FIFA ist praktisch die institutionalisierte Korruption, die mit Geld nur so um sich geschmissen hat, um sich alles zu kaufen, was sie brauchte. Und nun holt man dieses Thema natürlich raus. Das ist eigentlich gut, aber wir lächeln da nur. Ho, ho. Na und? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich darüber. Ja. Nach Volkswagen, jetzt kommt dieser Skandal. Also ich freue mich da wirklich drüber, dass jetzt auch im Ausland dann natürlich logischerweise ein bisschen anfängt zu bröckeln, dieses Bild, das man hat. Also in Spanien ist das besonders stark, das weiß ich. Die Deutschen, die machen alles gut, die machen alles korrekt, vorbildlich, sauber und so, ja. Und ich habe den Eindruck, so langsam wird dieser Mythos auch zerstört. Ne? Ja, das kann wirklich nur ein Naivling glauben, aber gut, dieser Mythos ist schon lange zerstört, aber jetzt gibt's noch einen weiteren Punkt mehr. Es kam ja damals schon bei der Flick-Affäre raus, das war ja hier schon ein Sprichwort, nie Flick, nie Flack, das haben wir gehört. Gut, ein anderer Mythos, der auch immer weiter zerstört wird, ist natürlich der Mythos Messi im Namen des Vaters. Es geht um Steueraffären. Lionel Messi, Star des FC Barcelona, muss sich vor Gericht wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung verantworten. Er hat natürlich gesagt, das hat alles mein Papa gemacht, ich habe von nichts gewusst. Das entschied ein Untersuchungsrichter der katalanischen Stadt Gabba am Mittwoch. Auch sein Papa muss auf der Anklagebank Platz nehmen. Beide werden beschuldigt, den spanischen Finanzbehörden Werbeeinnahmen des Fußballprofis in Höhe von mehr als 10 Millionen Euro verschwiegen zu haben. Anfang der Woche, als erste Meldungen über den anstehenden Prozess die Runde machten, hatten deutsche Nachrichtenagenturen noch geschrieben, die Staatsanwaltschaft Barcelona habe die Anklage gegen den viermaligen Weltfußballer fallen lassen. Freispruch für Messi, hieß es. Die Verwirrung hat mit juristischen Finessen zu tun. Richtig ist, die Staatsanwaltschaft Barcelona glaubt der Version des Spielers, der den Ermittlern sagte, um das Geld kümmerte sich mein Papa und ich vertraue ihm. Richtig ist allerdings auch, im spanischen Strafrecht gibt es, anders als im Deutschen, eine weitere Instanz, die bei Strafverfahren Anklage erheben kann, die Abogacía del Estado. Im Steuerfall der Messis vertritt die Behörde die Interessen des Finanzministeriums und legte Widerspruch gegen die Darstellung der Staatsanwaltschaft ein. Lionel Messi sei unschuldig. Die Abogacía del Estado besteht darauf, dass auch Messi Junior angeklagt wird. Und darüber hat der Untersuchungsrichter nun entschieden. Ja, der wird angeklagt, weil natürlich seine Unterschrift, seine eigene von Lionel Messi da auch drunter steht, ja, klar. Unter den Verträgen. Ne? Der ist ja inzwischen volljährig, ne? Obwohl er immer noch so klein ist. Aber wenn der sagt, darum habe ich mich nicht gekümmert, das hat mein Papa gemacht, das stimmt einfach. Das ist so, weil der Messi, der macht in seiner Freizeit, wenn er nicht gerade trainiert oder spielt, Videospiele. Ja? Und hat keinerlei Interesse und ist auch gar nicht in der Lage, da in diese geschäftlichen Sachen einzusteigen. Also insofern ist Messi der einzige Mythos, den man wirklich nicht zerstören kann einfach. Man braucht ihn nur beim Fußballspielen zuzugucken. Ja, du lässt ihn nicht gerne zerstören, aber Messi ist eben auch ein Auswurf des kapitalistischen Glamour-Systems und der kapitalistischen Star-System-Hierarchie. Und ich denke mir, wenn er alt genug ist, um Fußball zu spielen, ein Auto zu fahren, Millionen zu kassieren, dann ist er auch alt genug, um zu sehen, dass etwas vielleicht falsch ist, was er unterschrieben hat. Und dafür muss er gerade stehen. Vielleicht muss er sogar in den Knast. Dann wäre natürlich auch der Mythos Messi angebröckelt. Aber klar, Messi gehört auch zur Kaste der Reichen und die kaufen sich natürlich aus dem Knast frei. Bei aller Bewunderung, die man vielleicht für die Messis hat und diese Glamourkasten, Star-System-Vertreter. Ich würde sagen, wenn er das unterschrieben hat und hat 10 Millionen hinterzogen, ja, dann muss er dafür gerade stehen. Und du müsstest in den Knast für weniger, Werner, und deine Söhne auch. Selbst wenn sie etwas unterschreiben, was sie nicht verstehen. Augenblick. Also, das ist schon klar. Insofern hast du natürlich recht. Und ich bin überzeugt, dass der nicht im Knast einfahren wird. Wenn das aber passieren sollte, ja, dass der tatsächlich im Knast muss, dann wäre der Ernstfall da. Ja? Dann würden die Volksmassen die Gefängnisse stürmen und die Leute befreien. Und dann hätten wir endlich die Revolution, auf die wir schon lange warten. Ja, hallo. Da müsste man aber Angst haben vor solch einer Revolution. Gut, auch andere Fußballer haben natürlich Sachen unterschrieben, für die sie gerade stehen müssen. Zum Beispiel der Ex-Torwart von Real Madrid, der spielt jetzt bei Porto in Portugal, Iker Casillas. Der hat zum Beispiel diese Anleihen und Investmentpapiere von der Bankia Bank gekauft. Der hatte damals für über eine halbe Million Papiere gekauft, die waren nachher nur noch 12.000 Euro wert. Er hat also ungefähr eine halbe Million verloren und er klagt nun, er hatte das ja auch unterschrieben und da sind ja auch so gewiefte Typen am Werk, die ihm da alles mögliche Kleingedruckte vorgehalten haben. Und da kann man natürlich auch sagen, der Fußballer hat bei einer Bank seines Vertrauens Wertpapiere gekauft, hat Papiere unterschrieben, hat eine halbe Million gezahlt und nach einem halben Jahr hatte er nur noch 12.000 Euro auf seinem Konto. Haha. Er wäre eben Opfer des Systems. Also Messi ist nicht Täter. Opfer. Ja. Messi ist Täter des Systems. Gut. Meine Damen und Herren, beenden wir hiermit den Katastrophenblock vom heutigen Samstag. Und werfen wir noch einen Blick auf das Album von Konstantin Wecker, Ohne Warum. Ohne Warum, Konstantin Wecker, ist erschienen im Mai meines Wissens 2015, diesen Jahres. Es vereinigt 16 Pickepacke mit Botschaften, mit politischen Botschaften und poetischen Botschaften, gefüllte Lieder. Fast ein Held, hören wir uns dieses Lied jetzt an, von Konstantin Wecker, von seinem Album. Klar bin ich tapfer, fast ein Held und mach mein Maul auf, wo ich kann, kassiere dafür Ruhm und Geld und klage an. Es ist auch wichtig, aufzuschreien. Zu viele wollen nichts hören. Nur würde ich mich in jedem Fall genauso laut beschweren. In einem Land, in dem ein Satz oft schon das Leben kostet, wäre das Metall in meinem Sang nicht längst vor Angst verrostet. Hätte ich zu meines Vaters Zeit dasselbe Lied geschrieben. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, ich wäre sehr stumm geblieben. Was bleibt, ist diese kleine Glut des Widerstands zu wahren. Vielleicht muss sie mal Feuer sein in ein paar Jahren. Ja, sehr poetisch, Herr Konstantin Wecker von seinem Album Ohne Warum. Kommen wir schon praktisch in die Schlussminuten des heutigen Niemandslandes. Uns bleiben noch gefühlte 15 Minuten. Die wollen wir natürlich mit interessanten kulturellen Ereignissen füllen. Werner, du hast da mir gerade etwas von einem Film erzählt, den du diese Woche gesehen hast. Was ist also konkret gestern Abend. Und zwar habe ich den zum zweiten Mal gesehen, gestern Abend, und zum ersten Mal, das war Anfang der 70er Jahre in Berlin, und der hat mich damals sehr beeindruckt, und gestern Abend hat er mich wieder beeindruckt. Leider ist jetzt im Internet aber irgendwie sehr untergegangen. The Salt of the Earth, das Salz der Erde. Und, also wie gesagt, er ist von 1954 und der Regisseur ist Herbert G. Biberman, und geht zurück auf einen Streik, der tatsächlich stattgefunden hat, drei Jahre vorher, 1951, in Nuevo México, also im Süden der USA, ein Streik in einem Zinkbergwerk, wo eben die Arbeiter insofern diskriminiert werden, dass die die Bergleute mexikanischer Abstammung für die gleiche Arbeit sehr viel weniger Geld verdient haben als die angelsächsischen Arbeiter. Und dann beginnt ein Streik, der, weiß jetzt nicht mehr, insgesamt fast ein Jahr dauert. Und dann der andere Aspekt, der genauso interessant ist bei diesem Film, die Rolle der Frauen dieser Arbeiter, die wiederum von ihren eigenen Ehemännern diskriminiert werden. Und diese Geschichte wird da dargestellt. Ne? Und natürlich ganz klar die Seite der Arbeitnehmer vertreten, aus deren Sicht, ne? Und die Leitung dieser Firma, natürlich alles angelsächsische Weiße, die in New York beheimatet sind, die kommen sehr schlecht weg dabei. Und das hat dann eben dazu geführt, das war in dieser Hochzeit der McCarthy-Ära mit ihrem scharfen Antikommunismus, dann hat dieser Biebermann eben Probleme bekommen. Er kam auf eine schwarze Liste, gehörte zu den Hollywood Ten, die damals dann praktisch Berufsverbot hatten, ja, de facto, und die auch dann aussagen mussten vor diesem Komitee da für unamerikanische Umtriebe, wie das hieß. Und die haben dann eben die Aussagen verweigert vor Gericht und wurden dann zu Haftstrafen verurteilt. Also dieser Biebermann selber saß 6 Jahre im Knast. Und jetzt ist interessant, es gibt einen anderen Film, einen Dokumentarfilm mit exakt dem gleichen Titel, Das Salz der Erde, von Wim Wenders, wo der also das Leben und das Werk von einem brasilianischen Fotografen darstellt, von Sebastião Salgado. Und der wird, das wird gedreht von Wim Wenders und von dem Sohn von diesem Fotografen. Und der hat also 40 Jahre lang alles gefilmt auf der ganzen Welt und festgehalten. Konflikte, Vertreibung, Kriege und Elend der Leute ganz allgemein. Und was er da so gesehen hat in den 40 Jahren seiner Arbeit, was er da alles fotografiert hat, immer in Schwarz und Weiß, das hat ihn also seelisch dermaßen mitgenommen, dass er dann nicht mehr weiterarbeiten konnte, ja, und mindestens eine längere Pause gemacht hat. Und der Zusammenhang jetzt, warum heißen beide Filme, die irgendwo vielleicht natürlich miteinander zu tun haben, vom Inhalt her, aber doch was ganz anderes ist, der Wim Wenders, es war übrigens einer seiner Lieblingsfilme, dieser von 1954 von Biebermann. Und der Zusammenhang ist da, wo Wim Wenders 1990 in Los Angeles dann in einer Galerie ein Bild findet von diesem Salgado. Vielleicht kennst du das auch aus Brasilien, wo dann so von oben aufgenommen man so eine Riesengrube, so eine offene Grube, so wie so ein Krater mit einem riesen Durchmesser sieht, vielleicht bis zu 50 Meter tief, ja. Und dann sieht man da diese Goldgräber wie Ameisen in diesem Krater drin arbeiten, ja, total zerlumpt, total dreckig. Und dieses Foto ist also von diesem Salgado. Und dann, wo der Wim Wenders das gesehen hat, hat er es gekauft und hat sich diese Relation da dann hergestellt zwischen den beiden. Salgado wurde ja auch bekannt für seine Unterstützung der Organisation Reporter ohne Grenzen. Die haben einmal im Jahr einen Fotoband veröffentlicht. Den konnte man kaufen und das Geld ging direkt an die Organisation Reporter ohne Grenzen. Daher war mir dieser Mann auch sehr gut bekannt. Niemandsland. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen andere Musik. Wir mischen die Sprachen. Niemandsland. 91,4 FM in Barcelona. Noch Zeit für eine kleine Filmvorstellung. Es ist ein Film, den habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen und der hat mir so gut gefallen, dass ich den Trailer schon nach 50 Sekunden ausgeschaltet habe, weil ich den unbedingt im Kino sehen will. Du wirst jetzt vielleicht auflachen, Werner. Manche werden vielleicht die Nase rümpfen, aber ich will mir den neuen Film von Ridley Scott ansehen. Der Marsmensch, The Martian, El Marciano. Dass auch heute noch Wasser auf dem Mars fließt, wusste Ridley Scott schon 2 Monate vor der Weltöffentlichkeit. Die NASA, die dem britischen Regisseur, bekannt durch Alien zum Beispiel, für sein neues Science-Fiction-Abenteuer Der Marsianer beratend zur Seite stand, hatte ihn informiert. Zum Glück war der Film längst fertig, sonst hätte wohl, so schreibt der Spiegel zumindest, eine der besten Szenen geopfert werden müssen. Der auf dem Mars zurückgelassene US-Astronaut Mark Watney, dargestellt von Matt Damon, muss eine Bewässerungsanlage für seine Kartoffelzucht erfinden. Die braucht er, um in einer kleinen Basisstation zu überleben, bis ihn die nächste Mars-Mission aus seiner misslichen Lage befreit. Zum Glück ist Watney nicht nur Botaniker, sondern auch Erfinder. Mit beherztem Optimismus löst er ein Problem nach dem anderen und reagiert auf Erfolge wie Rückschläge mit trockenem Humor. Nach existenziellen Dramen wie Moon und Gravity, zwei sehr empfehlenswerte Streifen, erhält das Genre mit diesem packenden Thriller eine neue Facette. Wissenschaftsnerds sind die wahren Superhelden des Alls. Ich verabschiede mich, meine Damen und Herren. Ich sage auch dir tschüss, schönes Wochenende, Werner. Ich sage auch tschüss und noch ein letzter Hinweis. Im Goethe-Institut geht weiter dieses Mittwochskino. Jeden Mittwoch also im Goethe-Institut, Rougier de Flor 224. Gute und billige Filme gratis. Sitzplatzkontingent ist limitiert. Eintrittskarten können am Tage der Vorstellung ab 19 Uhr im Foyer abgeholt werden. Beginnen also diesen Mittwoch 20 Uhr. Was wird gespielt? Von Alexander Kluge. Abschied von gestern. Also eine Frau aus der DDR, die 1966 rübermacht in die Bundesrepublik und dort auf ein fremdes Land und fremde Menschen trifft. Tschüss. Jo, tschüss, Werner. Alles Gute, schönes Wochenende. Meine Damen und Herren, Agur, Adeo, werden Sie glücklich. Hören Sie weiter Kontrabanda FM, hören Sie Niemandsland, auch in unserem Podcast. Den findet man unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss. Alle Menschen besitzen den Urinstinkt, sich gegenseitig zu helfen. Wenn sich ein Wanderer in den Bergen verirrt, leitet man eine Suchaktion ein. Wenn ein Erdbeben eine Stadt zerstört, schicken Menschen aus aller Welt Hilfslieferungen. Dieser Instinkt findet sich in jeder Kultur. Ohne Ausnahme. Heute früh gegen 4.30 Uhr registrierten unsere Satelliten einen Sturm in der Nähe der Ares-3-Station auf dem Mars. Der Sturm wurde immer heftiger und wir mussten die Mission abbrechen. Aber während der Evakuierung kam Astronaut Mark Watney ums Leben. Ich lege ein offizielles Logbuch an. Mein Name ist Mark Watney. Und ich lebe noch. Offensichtlich. Ich kann weder die NASA noch meine Crew kontaktieren. Aber es würde sowieso 4 Jahre dauern, bis mich eine andere bemannte Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Also, angesichts dieser Aussichten bleibt mir nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Okay, rechnen wir es durch. Ich muss einen Weg finden, Essen für 4 Jahre anzubauen. Hier, auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Aber wenn ich es nicht schaffe, die NASA zu kontaktieren, spielt das auch keine Rolle mehr. Compañera y compañero, la revolución comienza acá en la radio, en Contrabanda, 91.4 de la FM en Barcelona. Desde Cuba le mandamos a todos los subcomandantes un cordial historia o suerte, papito. Libre 91.4 de la FM, Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Ninda mukia okuruga Uganda aba Radio Contraband FM kandi nkyo inda mukia okuruga Uganda aba ni Mansland. Un saludo para los oyentes de Ni Mansland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.